BR Klassik Plus. Er hatte wirklich ein filmreifes Schicksal. Philipp Herschkowitz hat sich immer für einen unglücklichen Menschen gehalten. Dieses Unglück war ihm quasi ins Gesicht geschrieben. Andererseits fragt man sich, wäre sein Schicksal glücklicher gewesen, wenn er in Rumänien oder Österreich geblieben wäre? Er wäre doch sicherlich in einem Konzentrationslager gelandet. Er war ja materiell eigentlich immer in sehr großer Not. Und im Prinzip hätte er wahrscheinlich viel gemacht, weil er einfach vieles konnte, wenn es halt auch Erfolg gehabt hätte. Also im Sinne von, wenn er da eine Anstellung bekommen hätte oder auch Chance gehabt hätte, veröffentlicht zu werden. Ich glaube, das Potenzial war für vieles da. Aber das Leben bei ihm spielte ja gar nicht in seine Hände. Er war vom Schicksal eigentlich getrieben, würde ich sagen. Es gibt viele weiße Flecken in der Musikgeschichte. Komponisten, deren Werke fast niemand kennt, obwohl sie musikalisch Neuland betreten haben. Musiker, die zur falschen Zeit am falschen Ort lebten, mit der falschen Herkunft, im falschen System. Ihre Musik wurde unterdrückt, verboten, ignoriert. Einer dieser Namen ist Philipp Herschkowitz, ein hochbegabter jüdischer Komponist und Musiktheoretiker, dessen Leben von Verfolgung, Flucht und Kontrolle durch das politische Regime geprägt war. Immer wieder musste er vor antisemitischem Hass und staatlicher Überwachung fliehen. In seiner Kunst aber suchte er genau das, was ihm das Leben verweigerte: Freiheit. Wenn man sich das Foto des jungen Philipp Herschkowitz aus dem Jahr 1935 anschaut, sieht man einen ernst blickenden Mann mit länglichem Gesicht und dunklen, traurigen Augen. Als ob er ahnen würde, was das Schicksal ihm bereitet. Dabei war das Jahr 1935 eines der glücklichsten im Leben des 29-jährigen Musikers Philipp Herschkowitz. Er hat gerade in Wien mit dem Formenlehrerunterricht bei Anton Webern begonnen. Philipp Herschkowitz wurde 1906 als Favin Herschkovici in einer jüdischen Familie in der nordrumänischen Stadt Jasse geboren. Über seine Eltern ist wenig bekannt, sagt die Musikwissenschaftlerin Margarete Buch. Sie hat über das Leben und Werk von Philipp Herschkowitz schon als Studentin geforscht und den ersten deutschsprachigen biografischen Artikel über Philipp Herschkowitz geschrieben. Es ist eigentlich nur bekannt, dass seine Familie zu den Bukowiner Juden gehörten. Sein Vater Knopfhändler war, also es war definitiv keine wohlhabende Familie. Das sieht man auch daran, er hatte eine gebrauchte Geige von der Nachbarin geschenkt bekommen. Und das war wahrscheinlich sein erstes Instrument und auch der Anlass, dass er nachher Musik studiert hat. Es war auch so, dass er irgendwie am Anfang finanzielle Unterstützung von Verwandten gehabt haben musste, die dann irgendwann aufhörte. Es ist auch bekannt, dass er sich vor allen Dingen auch mit moderner Musik mehr befassen wollte. Es zieht ihn zum Studium ins Ausland. Am 1. November 1927 kommt Philipp Herschkowitz in Wien an. Der 21-Jährige schreibt sich an der Musikakademie ein und erhält zunächst Kompositionsunterricht bei Josef Marx. Doch er findet dann nicht das, was er sucht, die neue, moderne Musik, und bricht das Studium ab. Ein befreundeter Komponist aus der rumänischen Bukowina, Leon Klepper, bringt Herschkowitz schließlich auf die richtige Spur. Er empfiehlt ihm, zu Alban Berg zu gehen. Berg nimmt den jungen Rumänen als Schüler an, gibt ihm nicht nur Kompositionsstunden, sondern unterstützt ihn auch ganz praktisch, als das Geld aus Rumänien ausbleibt. Herschkowitz findet eine Anstellung als Lektor beim Verlag Universal Edition. Dort arbeitet er an großen Projekten seines Lehrers mit. An der Lulu-Suite, am Klavierauszug der Oper Lulu und am Violinkonzert. Kurz vor Alban Bergs Tod wechselt er aber zu Anton Webern. Also bei Berg, glaube ich, ging es auch noch darum, dass er selbst komponierte. Er schrieb einmal 1922, Herr Berg, ich habe mein erstes Werk im Reihensystem, also Zwölfton, geschrieben. Spätestens aber, würde ich sagen, mit dem Wechsel zu Webern bisschen hat sich sein Interesse verschoben, weil da war schon klar, er will sich auch mehr mit wirklich Musiktheorie befassen. In Wien ist Herschkowitz damals in den 1930er Jahren mitten im Epizentrum einer musikalischen Revolution gelandet. Arnold Schönberg und seine beiden Schüler Alban Berg und Anton Webern bilden hier den Kern der neuen Wiener Schule. Ein Komponistenkreis, der die Regeln der traditionellen Tonalität sprengt und eine völlig neue Klangsprache entwickelt. Ihre Musik gilt vielen Zeitgenossen als radikal, unverständlich, sogar skandalös. Sie ist aber auch gleichzeitig der Startpunkt für einen Großteil der musikalischen Moderne des 20. Jahrhunderts. Die neue Wiener Schule steht für Atonalität und später für die Zwölftontechnik. Der Komponist legt eine festgelegte Reihenfolge alle 12 Töne der chromatischen Skala an, die sogenannte Grundreihe. Jeder Ton muss genau einmal erklingen, bevor er wiederholt werden darf. Für Hörerinnen und Hörer klingt das oft kantig, spannungsgeladen, manchmal verstörend. Aber genau diese Freiheit von alten Bindungen zieht einen Suchenden wie Philipp Herschkowitz an. In diesem Umfeld zwischen Schönberg, Berg und Webern findet er das Labor für jene Verbindung von Komposition und Musiktheorie, die sein weiteres Leben prägen wird. Bei Webern wird der Unterricht für Philipp Herschkowitz zu einer Schule der Genauigkeit. Hier geht es um die kleinsten Bausteine der Musik, um Intervalle, um einzelne Rhythmen, um Pausen. Darum, an welcher Stelle genau ein Ton stehen muss, damit ein Gedanke klar wird. Und er lernt bei Webern etwas Grundsätzliches über die Form. Ein Musikwerk ist nicht einem steifen Stock ähnlich, sondern der geschmeidigen Hand oder dem Bein eines Menschen. Es hat Gelenke. Die Funktion der Gelenke übernehmen in einer Komposition die lockeren Teile, welche sich mit den festen Teilen der Struktur abwechseln. So sollte Anton Webern in seinem Unterricht immer wieder gepredigt haben, erinnert sich Herschkowitz in seinem Aufsatz Weberns Formlehre. Dieser Unterricht ist für Herschkowitz entscheidend, weil Webern ihm eine analytische Präzision vermittelt, die über reines Komponieren hinausgeht und Musik als logisches Denken etabliert. Webern, der die Zwölftontechnik am radikalsten durchdringt, lehrt ihn, Formen bis ins kleinste Detail zu sezieren, mit Beethovens Werken als Höhepunkt und Maßstab aller Formenentwicklung, dessen Werke die perfekte Balance von fest und locker zeigen. Eine Methode, die Herschkowitz später in Moskau an Schüler wie Alfred Schnittke, Edison Denisow und Alexei Lubimow weitergeben wird. Herschkowitz sagte immer, ihr könnt keine zeitgenössische Musik spielen, die Musik meiner Lehrer, wenn ihr nicht die kreative Methode Beethovens und in vielerlei Hinsicht auch die Mozarts wirklich versteht. композиторский творческий метод. Während Philipp Herschkowitz mit Anton Webern in die Analyse von Beethovens Sonaten vertieft ist, wird es für ihn als Juden politisch bedrohlich. 1938 erfolgt der Anschluss Österreichs an Nazi-Deutschland. Dennoch geht er weiterhin dreimal im Monat zu Anton Webern, obwohl der Kontakt zu Juden und Jüdinnen für seinen Lehrer verboten ist. Mehr noch, Webern stellt ihm ein Empfehlungsschreiben aus, das Herschkowitz im Exil Türen öffnen soll. Philipp Herschkowitschi, der nun schon seit einer ganzen Reihe von Jahren bei mir Komposition studierte, sei hiermit auf das Wärmste empfohlen. Mit allem Nachdruck sei festgestellt, dass ich ihn von allem Anfang an für eine hervorragende kompositorische Begabung gehalten habe und nun auch sein Können ganz besonders einschätzen muss. So kann ich nur wünschen, dass Philipp Herschkowitschi möglichste Förderung zuteil werde, Dr. Anton Webern. Mit diesem Schreiben in der Tasche und ein paar kleinen Habseligkeiten gelingt es Philipp Herschkowitz, Wien am 8. September 1939 zu verlassen. Die Manuskripte, seine Werke überlässt er in einem Koffer einer befreundeten jüdischen Familie zum Aufbewahren. Die Familie wird im Holocaust ermordet. Die Werke sind für immer verschwunden. Wien wird Herschkowitz erst 1987 wiedersehen. Als Österreich annektiert wurde 1938, war eigentlich klar, er muss ausreisen. Das gelang ihm aber nicht sofort. Er hatte die rumänische Staatsbürgerschaft beantragt, konnte dadurch aber nicht gleich nach Rumänien, sondern weil er schon so lange in Wien war, ging das zunächst nicht. Er hat es dann ein Jahr später geschafft, über Italien, Jugoslawien nach Bukarest zu gehen. Dann unter Antonescu wurde auch Bukarest dann unter nationalsozialistische Herrschaft gestellt und er musste wieder fliehen. So gelangt Herschkowitz 1940 nach Czernowitz. Die Stadt ist gerade sowjetisch geworden, nach dem Hitler-Stalin-Pakt von 1939, und bietet ihm vorerst Schutz vor rumänischem Antisemitismus. Er findet Anstellung an einer Musikschule, leitet ein Schülerorchester. Sein Dirigentendebüt steht am 22. Juni 1941 bevor. Just an dem Tag überfällt die deutsche Wehrmacht die Sowjetunion. Die Rote Armee zieht ab. Rumänische Truppen rücken ein. Wieder Gefahr für Herschkowitz. Er muss weiter Richtung Osten fliehen. Seine Fluchtroute führt ihn über die Ukraine nach Mittelasien, nach Usbekistan. Er hat tatsächlich dort am usbekischen Schauspielhaus gearbeitet. In Andijan hatte auch in Taschkent eine Anstellung am Institut der Künste. Ja, und hat so, sag ich mal, den Krieg überlebt. Nach dem Krieg, ab 1946, zieht Philipp Herschkowitz nach Moskau. Der einzige Vertreter der neuen Wiener Schule hinter dem eisernen Vorhang. Als Zwölftonkomponist ist er dort isoliert. Die Sowjetunion verlangt sozialistischen Realismus, gefällige, volksnahe Musik. Seine avantgardistische Technik gilt als formalistisch, westlich, dekadent. Er wurde 1942, als er noch in Usbekistan war, in den sowjetischen Komponistenverband aufgenommen, was ja viele Vorteile mit sich brachte, wurde allerdings 1949 schon wieder ausgeschlossen aufgrund einer judenfeindlichen Kampagne. Und das bedeutete für ihn eigentlich Berufsverbot. Er konnte somit kaum wirken, konnte nicht veröffentlichen, hatte keine Chancen auch, dass seine Kompositionen aufgeführt werden. Also das war sozusagen ein hartes Schicksal. 1949 trifft Herschkowitz die stalinistische antikosmopolitische Kampagne. Ein judenfeindlicher Feldzug gegen wurzellose Kosmopoliten, Intellektuelle und Künstler, meist Juden. Unter Stalin gilt das als Chiffre für westliche formalistische Kunst. Herschkowitz fliegt aus dem Verband raus. Das bedeutet faktisches Berufsverbot. Er habe versucht, Werke im gewünschten volksnahen Stil zu komponieren. Ein verzweifelter Versuch, wiederaufgeführt oder verlegt zu werden, sagt Margarete Buch. Er hat auch Kompositionen geschrieben, die von der musikalischen Sprache sehr von dem abweichen, was er sozusagen nur für die Schublade geschrieben hat, die wahrscheinlich ein Zeugnis davon sind, dass er eben doch versuchte, wieder anerkannt zu werden. Darunter zählt sein Capriccio, ein Werk für Klavier, das einzige Werk, was auch verlegt wurde, das im Stil eher Prokofjews ähnelt, also sich unterscheidet zu den anderen Stücken und auch nicht in 12 Tonen geschrieben ist. Dann habe ich im russischen Antiquariat durch Zufall eine russische Musikzeitschrift gefunden vom 1961. Da hat Herschkowitz einen nigerianischen Tanz bearbeitet. Das war so Volksliedbearbeitungen waren ja auch sehr populär sozusagen zur damaligen Zeit. Also alles so kleine, wahrscheinlich Versuche doch irgendwie noch, sich auch ein bisschen selber zu verbiegen, um im Prinzip auch Möglichkeiten zu haben, zu wirken, zu schaffen, veröffentlicht zu werden. Aber es hat im Endeffekt ja nichts gebracht. Irgendwann hat er wahrscheinlich aufgehört damit, weil es einfach nicht dazu führte, dass er dadurch mehr Chancen hatte, veröffentlicht zu werden oder irgendwo eine Anstellung zu finden. Keine Aufführungen, keine Veröffentlichungen mehr. Bis zu seiner Ausreise aus der Sowjetunion gab es nur ein einziges Konzert mit Werken von Herschkowitz. Aufgeführt wurden seine 4 Lieder nach den Texten von Paul Celan. Filip Herschkowitz komponierte meist für die Schublade. Er wusste, dass seine Werke in der Sowjetunion kaum eine Chance auf Veröffentlichung haben würden. Margarete Buch hat einige Partituren von Herschkowitz analysiert. Filip Herschkowitz sieht sie als jemand, der Musik bis ins Letzte durchdenken und kontrollieren wollte. Die Detailversessenheit, die sieht man tatsächlich in jedem Notenblatt. Er hat also wirklich auch die Dynamikangaben bis ins Feinste ausdifferenziert, ganz verrückte Tempoangaben zum Teil. Und man darf auch nicht vergessen, es ist natürlich, wenn man komponiert und eigentlich schon weiß, das wird nicht aufgeführt. Er hatte natürlich auch immer alles überarbeitet. Deswegen ist das Werkverzeichnis auch nicht so ganz trivial, weil er an einigen Werken einfach ewig rumgeschraubt hat, hat nochmal die Zusammenstellung verändert. Es war ja, sag ich mal, egal. Und ich kann mir vorstellen, dass das am Ende relativ konstruiert wirkt. Diese kompromisslose Detailversessenheit lässt seine Musik heute fast verkopft wirken und ist zugleich Ausdruck eines Komponisten, der sich im Kopf seine ideale Klangwelt schuf, weil die Reale ihn weitgehend ignorierte. Im realen Leben lebte er in Moskau von wenigen Filmmusikinstrumentierungen und vom Privatunterricht in seiner Wohnung. Erstens war er Schüler von Webern und Berg. Zweitens sagten mir meine Freunde, die jungen Komponisten, dass ich unbedingt zu Herschkowitz muss. Zum einen, um seine Schule der Webern-Analyse zu durchlaufen, denn es wäre etwas ganz anderes als das, was am Moskauer Konservatorium unterrichtet würde. Und zweitens müssen wir einem Menschen in Not helfen. Wir müssen ihn alle unterstützen, denn Herschkowitz kann nur Privatunterricht geben. Alles andere ist ihm verboten. Erinnert sich der Pianist Alexei Lubimow an sein Kennenlernen von Philipp Herschkowitz. Lubimow hat in den 1960er Jahren an dem Moskauer Konservatorium studiert. Das Land war für ausländische Musik, insbesondere für bürgerliche, zeitgenössische Musik, völlig verschlossen. Und erst nach 1956, nach dem berühmten Parteitag und Chruschtschows Rede, begann die Tauwetterperiode. Und es sickerten Informationen durch, Nachrichten darüber, was in der Musik und in der Kultur in Europa und im Westen überhaupt vor sich ging. Alexei Lubimow wächst in einer Zeit auf, in der moderne Musik in der Sowjetunion tabu ist. Doch die Pianistin Maria Judina, mit der er befreundet ist, öffnet ihm Türen zur verbotenen Welt. Sie tauscht Noten mit Stravinsky, Xenakis, Lutoslawski aus und weckt in Lubimow die Lust auf das Neue, das Perspektiven verändert. Er studiert Werke von Webern, Schönberg, Berg ein, was seinen Klavierprofessor Heinrich Neuhaus regelmäßig zum Stutzen bringt. Heinrich Neuhaus, известный профессор. In meinem ersten Studienjahr wagte ich Heinrich Neuhaus, meinem berühmten Professor, Weberns Variationen vorzuspielen. Er sagte zu mir: Aljoscha, ich habe nichts davon verstanden. Spielen Sie es mir noch einmal vor. Ich spielte es noch einmal, ließ ihn aber in derselben Verwirrung zurück. Als Alexei Lubimow erfährt, dass in Moskau ein Schüler von Anton Webern lebt und sogar Privatunterricht in Musiktheorie gibt, will er unbedingt hin. So erscheint er als junger Klavierstudent Mitte der 1960er Jahre in der kleinen Einraumwohnung von Herschkowitz, in einem Plattenbau im Moskauer Süden. Er begann mit sehr einfachen Stücken. Er begann mit Beethovens erster Sonate, die er analysierte. Alle Details ihrer Struktur, die Motive, dann ihre Beziehungen, die Bedeutung der Pausen, das Herstellen eines mathematischen Gleichgewichts zwischen den Phrasen, den Perioden in kleiner Form, in großer Form. Es war eine vollkommene analytische Dekonstruktion. Und es war für mich wahnsinnig interessant, wie er ein kleines Menuett aus Beethovens Sonate zu einer außergewöhnlich perfekten und absolut durchdachten Konstruktion entfaltet. Er interessierte sich nicht für den Inhalt. Er interessierte sich nicht für die Emotionalität. Er interessierte sich dafür, wie es gemacht ist. Seine Methode bestand darin, zu zeigen, wie Musik aufgebaut ist, wie der Komponist gedacht hat. Philipp Herschkowitz unterrichtete in Moskau nach der Methode seines Lehrers Anton Webern. Er sah in der Zwölftonmusik keine radikale Abkehr von der Tradition, sondern die logische Weiterentwicklung der tonalen Musik, die ihren Ursprung in der Wiener Klassik und besonders bei Beethoven findet. Herschkowitz glaubte daran, dass man zuerst die tonale Musik verstehen müsse, um die Zwölftonmusiktheorie zu begreifen. Es gab ja in der Denke von Herschkowitz keinen Bruch, wenn man jetzt von Beethoven aus zur Dodekaphonie kommt, denn für ihn war das eine Weiterentwicklung. Er hat auch mehrere Aufsätze geschrieben, wo er Tonalität und Dodekaphonie, wo er diesen Zusammenhänge erklärt. Für ihn war das eigentlich die Fortführung dessen und das war ihm immer sehr wichtig. Deswegen war ihm auch wichtig, dass eben die Tradition verstanden wird. Und das führte auch dazu, dass er eigentlich mit dieser sowjetischen Avantgarde, zu der so viele gezählt werden, die bei ihm im Unterricht waren, eigentlich gar nichts anfangen konnte, weil die eben sehr darauf aus waren, mit einer Tradition zu brechen, das Neue zu wollen. Und Herschkowitz sagte einmal, das Neue der Zwölftonmusik, das war eigentlich nur eine Nebenerscheinung, das war nicht das Wesentliche. Und dadurch hatte er ja ein sehr ambivalentes Verhältnis eigentlich auch zu seinen Schülern gehabt. Philipp Herschkowitz orientierte sich an der mittleren Schaffensphase Arnold Schönbergs und an Anton Webern, insbesondere an den Werken der 1930er Jahre. Diese damalige Wiener Atmosphäre wurde für ihn zum Rettungsanker in der sowjetischen Realität, zu einer einsamen Insel, an der er sich festhielt, erzählt sein Schüler, der Pianist Alexei Lubimow. Es war nicht seine Mission, ein Lehrbuch über die Zwölftonmusik zu verfassen, sondern es war ihm wichtig, auch den Geist der Verbindung zwischen Webern und Schönberg mit ihren klassischen Vorgängern zu erklären. Also diese Verbundenheit mit Mozart und Beethoven, diese Entwicklung, die damals in den Köpfen der sowjetischen Musiker etwas völlig Unmögliches war. Hier die verständliche Klassik, die man nachpfeifen kann, und da so unverständliche Musik, von der man nicht einmal zwei Töne auswendig singen kann. Er wollte diesen Widerspruch beseitigen. Это все постепенно снимало противоречие. Zu den Schülern von Filip Herschkowitz zählten einige der führenden Komponisten und Musiker der sowjetischen Nachkriegszeit, die zur sogenannten Underground-Musikszene gehörten. Solche wie Edison Denisow, Alfred Schnittke, Sofia Gubaidulina, Nikolai Karetnikow, Valentin Silvestrov, Dmitri Smirnov, Jelena Firsova. Sie alle haben ihre Inspiration aus dem Unterricht bei Herschkowitz geschöpft und begannen dann ihre eigene Musik zu schreiben. Auch Interpreten wie Elisabeth Leonskaya und Alexei Lubimov waren seine Schüler. Für Lubimov bedeutete der Unterricht sehr viel für seine Entwicklung als Pianisten. Mir fehlte analytisches Verhältnis zur klassischen Musik von meinen Pädagogen. Mir fehlte die analytische Herangehensweise meiner Lehrer an die klassische Musik. Und nach dem Unterricht bei Herschkowitz begann ich, diese Musik bis ins kleinste Detail zu erleben. Jedes Ereignis, jede Abfolge artikulierte Motive innerhalb einer Phrase. Ich verstand, warum hier eine Pause ist. Warum muss diese Viertelnote wie eine Achtelnote klingen? Und vieles anderes. Für mich war es vor allem wichtig, die Teile der Konstruktion, ihre Wechselwirkung, ihre Wechselbeziehung, ihre Passgenauigkeit, ihre Hierarchie zu verstehen. Und dementsprechend habe ich meine Interpretationen angepasst. Mein Credo bei der Aufführung wurde damals von Herschkowitz sehr unterstützt, nämlich als Interpret zu verschwinden, damit nur das Werk des Komponisten zu hören ist. Mein Credo war im Исполнении Игорь Шковича поддерживал тогда, в то время, исчезнуть как исполнитель, чтобы звучала только композиция композитора. Viele Herschkowitz-Schüler beschreiben ihn als einen Intellektuellen, der einen sehr sarkastischen Ton hatte und viele moderne Komponisten abwertete. Er selbst hatte für sich nur 7 Meister ausgewählt, zu denen Bach, Mozart, Beethoven, Wagner, Mahler und natürlich Schönberg und Webern gehörten. Alle anderen waren für ihn zweitrangig. Sowjetische Komponisten hat er komplett abgelehnt, erinnert sich Alexei Lubimov. Er konnte einfach keine Pathetik ertragen. Heroisch, revolutionär, das alles konnte er nicht ertragen. So stand er auch zu der gesamten russischen Musik. Schostakowitsch konnte er nicht ausstehen. Er sagte zu ihm, ein Pfuscher in Trance. Herschkowitz' Kompromisslosigkeit, seine Ehrlichkeit und Treue zu sich selbst, auch sein schweres Leben in der Sowjetunion, haben wohl seinen Charakter stark geprägt. Seine Biografin Margarete Buch traf sich in Moskau mit einigen seiner ehemaligen Schüler und alle erinnerten sich fast einstimmig, dass er tatsächlich auch sonderbarer Vogel war und auch nicht ganz leicht, also kein einfacher Charakter, das kann man aufgrund seiner Biografie wahrscheinlich auch verstehen. Was viele auch beschreiben, ist einen sehr hohen Intellekt, den er hatte, zusammen mit einer großen Wortgewandtheit und auch viel Ironie und Sarkasmus, den wahrscheinlich auch nicht alle verstanden haben, weshalb einige seiner Schülerinnen und Schüler wahrscheinlich auch nicht so einfach mit ihm konnten. Also Gubaidulina hatte ja, glaube ich, auch relativ wenige Kontakt, also hatte Unterricht bei ihm, aber ist dann auch irgendwann nicht mehr hingegangen, weil es hat ihr nicht so gefallen oder hat nicht gepasst. Seit den 1970er Jahren versucht Filip Herschkowitz, die Sowjetunion zu verlassen. Er wollte schon immer nach Wien zurück, seine geistige und musikalische Heimat. 1979 beantragte Filip Herschkowitz die Ausreise als Jude, zunächst nach Israel. Ein Privileg, das die Sowjetunion nur wenigen Juden gewährte, unter dem Druck des Westens und als Propagandageste. Doch Herschkowitz scheiterte. Als Komponist mit westlichen Wurzeln galt er als zu gefährlich. Die Ausreise wurde verwehrt. Der Ausreiseantrag wertete der sowjetische Staat als Verrat. Als Antwort darauf wird Herschkowitz 1979 die Mitgliedschaft im Sozialfonds für Musiker gekündigt. Begründung: das Nichtvorhandensein schöpferischer Tätigkeit. Das war so eine Einrichtung, wo die Musiker Beiträge zahlen sollten, was Herschkowitz nicht gemacht hat, und man aber auch materielle Unterstützung dann bekam im Gegenzug. Und weil er dann so viele Schulden hatte, wurde ihm auch noch sein Klavier weggenommen. Also dann hatte er gar kein Instrument mehr. Aus seiner sowjetischen Isolation schreibt Herschkowitz immer wieder Briefe an verschiedene Prominente im Ausland, um auf seine schreckliche Lage aufmerksam zu machen. Diese Briefe werden in seinem Nachlass in Österreich aufbewahrt. Margarete Buch hat sie dort gelesen. Er schrieb Briefe an Heinrich Böll, Gottfried von Einem. Er hat an Bruno Kreisky, den Bundeskanzler von Österreich, geschrieben. An Leonid Breschnew hat er geschrieben. Alles sehr erfolglos. Es gibt eine ganze Reihe von Briefen, wo es eigentlich darum geht, wie er nach Wien kommt und wirklich eigentlich für einen gestandenen Mann wahrscheinlich bettelt, ja, wenn man es so sagen will, ihm zu helfen, auszureisen. Also es war, die sowjetische Zeit war Isolation, war Einsamkeit, das war nicht das, was er wollte. Erst 1987, da regiert Michail Gorbatschow schon seit 2 Jahren, lässt man ihn doch gehen. Aber nur aufgrund einer Einladung des Verlags Universaledition zur Herausgabe von Alban Bergs Werken. Im Herbst 1987, mit 81 Jahren, kehrt Philipp Herschkowitz nach Wien zurück. Aber er erkennt die Stadt nicht mehr. Und auch ihn kennt hier niemand mehr. Der Pianist Alexei Lubimow erinnert sich an die letzte Begegnung mit Philipp Herschkowitz in Wien, kurz vor seinem Tod. Er war da zutiefst enttäuscht. Er hatte erwartet, das Wien der 1920er und 1930er Jahre zu sehen und zu hören. Er wollte sich noch aktiv einbringen in der Berggesellschaft, in der Universaledition. Aber man hat ihn, den alten Mann, nicht mehr so richtig wahrgenommen und, naja, etwas beiseite geschoben. Sehr bald nach seiner Rückkehr nach Wien bekam Herschkowitz gesundheitliche Probleme. Es wurde ein Tumor entdeckt. Nach 3 Operationen starb Philipp Herschkowitz am 5. Januar 1989 an Nierenversagen. Er hat in Wien nur knapp 1,5 Jahre gelebt. In den 1990er Jahren hat ein Ex-Schüler von Herschkowitz, Leonid Hoffmann, die Manuskripte, Aufsätze und Gedanken zur Musiktheorie von seinem Lehrer in Moskau auf Russisch verlegt. Der Pianist Alexei Lubimow wollte unbedingt eine erweiterte Ausgabe auf Deutsch ermöglichen. Sobald diese Bücher erschienen waren, kam mir sofort der Gedanke, dass man den Wunsch von Herschkowitz weiterverfolgen sollte, damit seine detaillierten und systematischen Analysen deutschen Musikwissenschaftlern und Musikern zugänglich gemacht werden könnten. Er selbst sagte oft, er bedauere, dass Anton Webern seine Gedanken nicht mehr zu Papier bringen konnte, aber er fühle sich verpflichtet, alles darzulegen, was Webern ihm erzählt hatte. Mehr noch, er führte Weberns Lehre über die Analyse der Klassik in so brillanten Beispielen fort und vollendete sie gewissermaßen. Die Suche nach einem Verlag und nach Sponsoren für dieses Vorhaben dauerte mehrere Jahrzehnte. Erst 2024 erschien im Hollitzer Verlag das Buch über Musik, herausgegeben von Alexei Lubimow und Elisabeth Leonskaya, in dem sowohl biografische Materialien als auch musiktheoretische Aufsätze Herschkowitz sowie ein Werkverzeichnis von seinen Kompositionen enthalten sind. Fast alle seine Werke sind nur als Manuskripte erhalten und daher der Musik kaum bekannt. Das Buch über Musik hat daher sehr großen Wert, so Margarete Buch. Dieses Buch, das kann man, glaube ich, gar nicht hoch genug ansetzen, wie wichtig das ist, denn nichts wollte ja Herschkowitz mehr, als dass er seine Schriften veröffentlicht werden und eben eigentlich auch auf Deutsch. Und die Hoffnung ist natürlich, denke ich, von denen, also Leonskaya war ja seine Schülerin, die hat das jetzt mit rausgegeben, Lubimow war sein Schüler, der hat es auch mit rausgegeben, ihm auch jetzt endlich was zurückzugeben und ihm auch ja, das zu ermöglichen, was eben zu Lebzeiten nicht möglich war, dass er eben sein Werk ja, einem breiten Publikum zugänglich gemacht wird. Das unglaubliche Schicksal des Philipp Herschkowitz. Eine Klassik-Plus-Sendung von Julia Smilger. Und die können Sie gleich morgen noch einmal hören, wenn Sie möchten. Am Samstag, den 13. Dezember ab 14:05 Uhr hier auf BR Klassik.